Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Wieso ist es fremdenfeindlich, wenn ich mein eigenes erhalten will? Fremdenfeindlich sind die Asiaten, die hier reinkommen und uns unseren Raum nehmen wollen. Das ist Fremdenfeindlichkeit. Die kommen nämlich in einen Raum, der ihnen nicht zugehört, auf den sie auch gar nicht angepasst sind, den sie auch nie auf Dauer besiedeln könnten. Sie können alles hier kaputt machen. Sie können hier das Rassenchaos schaffen. Das können sie schaffen. Aber sie können sich hier keine blühende Zukunft machen. Sie können ja alles kaputt machen im Rassenchaos, so wie in Brasilien meinetwegen. Aber in 100, 200, 300 Jahren wird es dann hier kein kaffeebraunes Volk geben. Die sterben dann nämlich aus an rachitisch und an sonst was. Und dann geht die Evolution wieder von vorne los und dann wird es in 10 oder 50 oder 100 1000 Jahren wieder nordischen Menschen geben. Aber warum 50.000 Jahre Evolution verschenken, nur weil es ein paar Idioten in Bonn gibt, die sagen, das eigene darf nicht erhalten werden? Es gibt einfach gar kein größeres Verbrechen als dieses Verbrechen, was die Bonner machen. Geld kann man neu schaffen. Die D-Mark gibt es in 10 Jahren wieder, das ist gar keine Frage. Da hat der Euro abgewirtschaftet. Dann gibt es genauso, wie es den Rubel in der Ukraine nicht mehr gibt oder was, gibt es die D-Mark hier wieder. Das ist kein Thema. Können wir alles hinkriegen. Kaputte Gebäude können wir wieder aufbauen, haben wir auch gesehen. Auch nicht so schlimm. Da kann 40 Jahre lang verwahrlost sein, man kriegt das wieder hin. Aber was sie nicht hinkriegen, wenn also ein Volk total verrasst ist, wenn das also total durchmischt ist, das kriegen sie eben nur mit ganz harter Auslese hin. Und das lässt sich eben praktisch nur in einer, oder ließe sich nur in einer Diktatur machen. Das ist der Punkt. Und da machen sie eben hier alles kaputt. Und das ist das große Verhängnis, dass sie einerseits sagen, wir sind kein Einwanderungsland. Kohl sagt, wir sind kein Einwanderungsland. Alle sagen, wir sind kein Einwanderungsland. Aber man lässt sie einwandern. Ja, es ist ja egal, was ich sage, es ist das Entscheidende, was ich tue. Sie kommen rein und sie heiraten hier und sie setzen Kinder in die Welt und ihre Kinder, die werden von uns finanziert und aufgezogen, kriegen unsere Sozialhilfegelder und, und. Wir fördern mit unseren Geldern die Gene von Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu erhalten. Einen größeren Wahnsinn in der Natur gibt es gar nicht. Die Natur arbeitet nach dem Prinzip, dass die Gruppen, die meisten Kinder haben und sich am meisten fortsetzen und fortpflanzen sollen, die am überlebenstüchtigsten sind, das ist evolutiv richtig, dass diejenigen, die leistungsfähig sind, auch viele Kinder haben. Und was passiert jetzt? Den Deutschen wird so viel Geld weggenommen, es werden hier Arbeitsbedingungen geschaffen. Es ist ja hier in Mitteldeutschland schon so, dass viele Frauen sich sterilisieren lassen, mit dem Sterilisierungspass zum Arbeitgeber gehen und sagen, du kannst mich ruhig einstellen, ich kann keine Kinder mehr kriegen, sodass du hier keine Nachteile hast, wenn du mich einstellst. Und warum? Weil die kein Geld haben und weil hier die Lebensbedingungen so schlecht sind, weil man 70 Milliarden jedes Jahr an die Asylbewerber hier gibt. Das ist doch Wahnsinn. 70 Milliarden werden den Deutschen weggenommen, damit könnte man hier ein Kindergeld von 2.000 Mark pro Mutter für 10 Jahre bezahlen. Ja, jeden Monat. 2.000 Mark könnte jede deutsche Mutter jeden Monat pro Kind kriegen, wenn wir die Asylbewerber nicht erzeugen würden. Und da gibt es Fälle wie in Hamburg, da sitzt also eine Afghanenfamilie, 9-köpfig oder was, 2 Eltern, 7 Kinder, was kriegen die? Ja, raten Sie mal, was die kriegen. Ja, nicht 7.000, ach Quatsch, damit kommen Sie doch nicht längst. So, die kriegen erstmal bestellt, da kriegen also erstmal das Zimmer bezahlt. Da hat einer ganz clever 3 Zimmer angebaut und hat da so ein paar Bettlagen hingestellt, ein paar Betten hingestellt oder sowas, vermietet das also dann als Zimmer mit so quasi als Pension. Frühstück kriegen sie aber nicht, sie kriegen aber einmal in der Woche kriegen sie neue Bettwäsche. Die wird gewaschen, das ist es. So, und sagen, was kriegt der? 12.400 Mark im Monat. Für 3 Zimmer, 12.400 Mark, ja, pro Kopf. Von jedem da kriegt er 44 Mark. Toll, zahlt das Sozialamt. Und dann kriegt die Familie selbst noch 5.000 Mark monatlich an Sozialhilfe, damit sie so das Nötigste sich zum Leben kaufen kann. Also Ernährung und damit sie dann... Dann kriegt sie noch extra Kleidungsgeld natürlich und zu Weihnachten Zuwendung und, und. Das muss man sich vorstellen, dieser Wahnsinn. Da kriegt eine einzige Ausländerfamilie, kriegt 17.000 Mark im Monat, das sind über 200.000 Mark im Jahr. Dann überlegen Sie mal, wie viel Deutsche dafür Steuern zahlen müssen, um diese eine Afghanenfamilie zu erhöhen. Und wenn die noch ein Kind mehr kriegen und noch ein Kind mehr kriegen, kriegen sie noch mehr 1.000 Mark. Das ist für die doch profitabel, Kinder zu kriegen. Diese Verbrecher in Bonn nehmen uns das Geld weg, um den fremden Nachwuchs hochzuziehen. Und da sage ich schon, wenn ja ein Umschwung kommt, dafür werde ich sorgen und mit dem letzten Blutstropfen kämpfen, das sage ich. Dann wird das Verursacherprinzip eingeführt. Ich habe es hier schon mal gesagt. Dann wird Kind und Kindeskind von diesen Bonner Verbrechern, wird alles Vermögen weggenommen und wird zur Wiedergutmachung dieser Milliarden, Hunderten von Milliarden, die die an Schaden angerichtet haben, wird das verwendet. Man wird davon nur einen Bruchteil wiedergutmachen können. Das ist ganz klar. Aber die sollen von Sozialhilfe leben, aber nicht von 17.000 Mark im Monat. Die leben dann sehr viel schlechter von Sozialhilfe. Die können betteln gehen. Das ist nämlich das einzig Angemessene. Wer ein Volk so ins Elend und in Not zieht, wir haben im Jahr 1950 noch keine Schulden gehabt, da hatten wir ein Plus. Da hatte die Bundesrepublik 10 Milliarden Mark Guthaben und heute haben wir 2 Billionen Mark Schulden. Damit ist das gesamte Volk belastet durch diese wahnsinnige Politik, weil wir es den Ausländern geben, weil wir es den Europäern geben, weil wir es den Amerikanern für Stationierungskosten geben, den Juden in Israel natürlich, und die Juden holen wir alle aus Russland rein. Kommt ihr Heerscharen aus aller Welt, Milliarden und Abermilliarden. Es ist ja nicht das eigene Geld, es ist das Geld des dummen deutschen Steuerzahlers. Das kann man sich greifen und das nimmt man und der wird ausgeplündert und das wird gegeben. Die Mafia sitzt nicht nur in Russland, die Mafia sitzt in Bonn, die sitzt im Bundeshaus. Man braucht sich doch nicht darüber aufzuregen, wenn die Mafia da ein paar Milliarden Mark an Schutzgeld erpresst. Das ist doch gar nichts gegen das, was die Bonner aus uns rauspressen, um es anderen zu geben. Sie sind von uns gewählt worden, nicht von mir. Aber sie sind von den Deutschen gewählt worden, um deutsche Interessen wahrzunehmen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie das Geld dazu verwenden, um es Ausländern zu geben, dann sind sie Verbrecher, dann sind sie Mafiosi, dann bringen sie das Geld nämlich nicht denen zugute, denen es eigentlich zukommt, sondern sie verschieben es in andere Taschen. Und das ist Mafia, die schlimmste Mafia, die es überhaupt gibt. Darüber müssen wir uns klar sein. Das sind keine Ehrenmänner und das sind auch keine Leute, die irgendwo mal vielleicht die falsche politische Sicht haben. Es sind Verbrecher. Wer Milliarden ausgibt, um Volksdeutsche in Russland zu halten und gleichzeitig Milliarden ausgibt, um Juden reinzuholen, der kann mir nicht erklären, dass er sich für das deutsche Volk einsetzt. Er setzt sich für ein Volk ein, aber nicht für das Deutsche. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Warum macht er das? Damit er sich die eigenen Taschen weiterfüllen kann, damit die Massenmedien über ihn nett schreiben. Denn wenn er die Juden reinholt, ist er ein guter Mann. Und wenn er die Deutschen rausholt, dann ist er deutschtümelnder Fanatiker. Man will ja hier sogar den Volksbegriff ändern. Das deutsche Volk setzt sich dann nicht mehr aus Deutschen zusammen. Das ist bisher durch die Abstammung. Wer von Deutschen abstammt, wie bei den Juden. Bei den Juden wird das auch weiterhin gelten, aber bei uns natürlich nicht. Das deutsche Volk wird dann nicht mehr durch die Abstammung charakterisiert, sondern wer einen deutschen Pass hat, gehört dazu. Dann können Sie sagen, wenn Sie dann sagen, Roberto Blanco ist kein Deutscher, werden Sie sogar bestraft. Der Mann hat ja einen deutschen Pass und demzufolge gehört er zum deutschen Volk. Und wenn ich ihm sein deutsches Volkstum abspreche und vielleicht sage, die Lederhose, die passt ihm nicht und er sollte vielleicht was anderes anziehen, das wird besser zu ihm passen, ja? Oder Tiroler Hut passt auch nicht so richtig zu Roberto Blanco. Ja, wenn ich das also mal sage, dann werde ich vermutlich in 10 Jahren bestraft, weil ich gegen einen Volksangehörigen üble Dinge gesagt habe. So verrückt sind sie heute. Das heißt also, wenn man Probleme sieht, dann werden die Probleme nicht gelöst, sondern wird die Definition geändert. Natürlich, um das Volk kaputt zu machen. Das ist ganz klar. Alles das, was aufbauen, was fördern ist, wir sehen das auf der Kunst, wir sehen es überall in Kunstbereichen oder sowas. Überall wird das Negative, das Abartige gefördert. Und wir müssen davon ausgehen, sie sind nicht dumm, sie sind nicht unwillig, sie sind Verbrecher. Und es soll Herr Kohl oder Herr Kinkel oder sonst was soll ankommen und soll mich verklagen wegen übler Nachrede. Ich freue mich auf den Prozess, den sie gegen mich führen. Ich werde ihnen nachweisen, dass sie Verbrecher sind. Aber dieser Prozess wird nicht kommen, da können Sie absolut sicher sein. Ich habe den Weizsäcker habe ich also als Schleimsäcker bezeichnet. Ich habe gesagt, wenn Sie also als Bundeskanzleramt schreiben und schreiben da an Herrn von Schleimscheißer, das wird an Herrn von Schleimscheißer in Bonn, das wird im Bundespräsidialamt zugestellt. Also das ist die Post ist findig. Man sollte die Postler nicht unterschätzen. Also sie kriegen eine Eingangsbestätigung vom Bundespräsidialamt. Früher, jetzt ist ja ein anderer da, der heißt, wie heißt er noch?